Die Lehrsätze der christlichen Religion mögen sein, wie sie wollen. Das Volk hängt einmal an ihnen durch Gewohnheit, ebenso an gewissen äußerlichen Gebräuchen. Wer diese mit Heftigkeit angreift, empört es. Was muss man also tun? Die Moral erhalten und auch, was nötig ist, daran verbessern. Die Männer in Staatsämtern, die Einfluss auf die Regierenden haben, aufklären, mit vollen Händen Hohn und Lächerlichkeit über den Aberglauben ausschütten, die Glaubenslehren verspotten, den falschen Eifer vertilgen und so die Gemüter zu einer allgemeinen Duldung hinführen. Was liegt dann noch daran, welchem Kultus das Volk anhängt? Durch das Studium der Geschichte wird man zu der Überzeugung geführt, dass von Konstantin den Großen ab die ganze Welt wahnsinnig gewesen sei. Friedrich der Große.